Anlässlich des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg fanden in Bulgarien, Deutschland und Ägypten Kundgebung, Seminar, Bücher, Foto- und Kunstausstellung und Filmvorführung statt. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos von großen Verdiensten von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos von der revolutionären Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un zu sehen. Außerdem waren ihre Werke, die Bücher und Fotos über die stolze Realität von Südkorea und die Kunstwerke, die von Klugheit und Talent der koreanischen Nation zeugen, zur Schau gestellt. Bei Filmvorführungen wurden die Defaker Filme wie die Militärparade und die militärische Stärke von Korea gezeigt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern. Auf den Veranstaltungen in Bulgarien und Deutschland wurden die Glückwunsch- und Solidaritätstelegramme an Genossen Kim Jong-un angenommen.